wo wir doch ein größeres Anrecht auf die Herrschaft haben und ihm nicht Wohlstand gegeben ist. Er sagte, Allah hat ihn für euch auserwählt und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Und als nun Talut mit den Herrscharen aufgebrochen war, sagte er, Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Und wer nicht davon kostet, der gehört zu mir. Außer demjenigen, der nur eine Handvoll schöpft. Da tranken sie davon, bis auf wenige von ihnen. Und als er ihn überschritten hatte, er und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten sie, wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscher. Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen würden, sagten, wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Allah ist mit den Standhaften. Und als sie gegen Jalut und seine Herrscharen auf dem Plan erschienen, sagten sie, unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unsere Füße und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Und so schlugen sie mit Allahs Erlaubnis und David tötete Jalut Goliath. Und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit und lehrte ihn von dem, was er wollte. Und wenn nicht Allah die einen Menschen durch die anderen zurückweisen würde, geriete die Erde wahrlich ins Verderben. Aber Allah ist voll Huld gegen die wilden Bewohner. Das sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und du bist wahrlich einer der Gesandten. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila alladhina kharaju, siehst du nicht jene, die um den Tod zu entfliehen zu Tausenden aus ihren Wohnstätten hinauszogen? Gemeint ist mit dem Ausdruck, siehst du nicht jene, ist nicht gemeint das Sehen mit dem Augen, sondern das Sehen mit dem Herzen. Und es ist eine Art, oder bedeutet auch, denk doch mal über das und das nach. Oder hast du nicht über das und das nachgedacht? Das ist die Bedeutung von Alam Tara Ila. Obwohl es wortwörtlich heißt, siehst du nicht jene oder hast du nicht jene gesehen. Und es erweckt Aufmerksamkeit. Und Allah sagte, siehst du nicht jene, die um dem Tod zu entfliehen, zu Tausenden aus ihren Wohnstätten hinauszogen. Und es ist überliefert über Usama ibn Zayd radiallahu anhu, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam dhakar al-ta'un, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Pest gesprochen hat. Faqala baqiyatu rijsin aw azabin ursila ala ta'ifatin min bani Israel. Er sagte, es ist ein übrig gebliebener Teil einer Strafe, der über eine Gruppe der Kinder Israels entsandt worden ist. Es ist der übrig gebliebene Teil einer Strafe, der über die Kinder Israels entsandt worden ist. فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. Wenn sie also kommt, die Pest, an einem Ort, wo ihr euch befindet, dann geht nicht von diesem Ort weg. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا. Und wenn sie auftaucht an einem Ort, wo ihr nicht seid, dann geht nicht dorthin. Der Hadith ist sahih bei At-Tirmidhi. Und es gibt Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass es genau um diese Sache hier geht. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala von einer Gruppe von den Kindern Israels spricht, die von ihren Wohnungen ausgezogen sind aufgrund der Pest, die sie ereilt hat in ihren Wohnungen, wo sie gewesen sind. Und da sind sie zu Tausenden aus den Wohnstätten hinausgezogen, um den Tod zu entfliehen. Und dem Tod kann man nicht entfliehen. Das ist der Witz an der Geschichte. Sie sind rausgezogen, um den Tod zu entfliehen, das können sie nicht. Und was ist daraufhin passiert? Allah sagte zu ihnen, sterbt. Und diese Aussage, dass Allah zu ihnen sagte, sterbt, ist, wie man auf Arabisch sagt, Amr Qadari. Und kein Amr Shar'i. Es ist kein gesetzlicher Befehl. Das heißt, Es ist kein Befehl, Allah sagt zu ihnen, sterbt und sie sollen jetzt etwas tun, dass sie sterben. Nein, gemeint ist, sterbt, das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie sterben werden, dass sie in diesem Moment sterben. Am Qadari, das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es so geschehen wird. Also, wenn Allah nämlich sagt zu einer Sache, sei, dann ist sie. Wenn er sagt, sei Adam, dann war er Adam. Wenn er sagt, sterbt, dann sind sie gestorben. Das ist damit gemeint. Ja? Weil alles, was Allah anordnet, geschieht. Allah hat angeordnet, dass sie sterben sollen. Und das ist ein Beweis dafür, dass sie an diesem Zeitpunkt sterben sollten, ob sie die Pest eilt oder nicht. Allah hat bestimmt, dass sie in diesem Zeitpunkt sterben sollen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hierauf machte er sie wieder lebendig. Und diese Verse haben einen Sinn. Allah subhanahu wa ta'ala, wie jeder Vers auch einen Sinn hat, im Buch Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala will die Gläubigen in diesen Versen auf den Dschihad vorbereiten. Wie die folgenden Verse über die Kinder Israels, von den folgenden Versen über die Kinder Israels genau handeln. Über den Kampf zwischen Goliath und seine Herrscharen und Talut. Ja, der Kampf, der stattgefunden hat. Und Allah will ihnen sagen, genauso wie diese Leute von der Pest nicht flüchten, von dem Tod nicht flüchten konnten, als sie geflüchtet sind, genauso ihr könnt nicht vor dem Dschihad flüchten oder vor dem Tod flüchten. Deswegen, was hält euch davon ab, in den Dschihad zu gehen? Das wird Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen hiermit sagen, wie in den folgenden Versen ebenfalls. Also, warum flieht man eben vor dem Kampf auf dem Pfad Allahs, wenn man sowieso sterben wird, genau in dem Zeitpunkt, wo Allah einen bestimmt, dass man sterben wird? Aber hierauf machte Allah sie wieder lebendig. Diese Leute, die hat sterben, dass sie waren tot, hat sie lebendig gemacht. Und das ist eine Ausnahme. Normalerweise, jeder Mensch, der gestorben ist, wie der Prophet s.a.w. gesagt hat, dessen Taten sind abgeschnitten und vorbei. Außer eben von drei Aspekten und hat er die Aspekte erwähnt. Aber das ist eine Ausnahme. Das ist eine Ausnahme. Allah subhanahu wa ta'ala hat die, es wird gesagt. Und immer wenn ich sage, es wird gesagt oder es ist überliefert und ich sage nicht die Authentizität, das heißt, dass es entweder eine Geschichte ist von den Kindern Israels, die überliefert ist von Juden, von Christen, oder ich habe nicht gefunden jemand, der es als authentisch eingestuft hat. Ja. Und das gibt es viel in den Büchern des Tafsir. Und hierzu gehört zum Beispiel, dass, also hier heißt es, hierauf machte er sie wieder lebendig, es ist überliefert, dass diesen Namen überliefert von bestimmten Propheten, wer das gewesen sein soll. Auf jeden Fall ist überliefert worden, dass ein Prophet, es ist auch überliefert worden, ein Prophet Dua gemacht hat, gebeten hat zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie wieder lebendig machen soll, auf dass sie doch Allah dienen mögen. Ja. Und dann macht Allah sie eben wieder lebendig. Und das ist ein Beweis für sie gewesen und für uns auch ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala dazu imstande ist, denjenigen, der gestorben ist, wieder zum Leben zu rufen, wann er möchte. Subhanahu wa ta'ala. Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen. Was der Zusammenhang? Allah ist wahrlich voll Huld, weil er uns das erzählt, damit wir davon profitieren, subhanahu wa ta'ala. Und die Geschichten, die Allah uns erzählt, sind voller Weisheiten und voller Informationen, von denen wir profitieren können. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Normalerweise sollte eine Ni'mah, die Allah uns gibt, oder etwas, von dem Allah uns erzählt, was für uns gut ist, sollte für uns eine, das sollte bei uns Dankbarkeit erwecken. Und deswegen, das Problem ist, dass viele Leute, die den Koran lesen oder Hadithe lesen, man kann es nicht anders ausdrücken, als dass ihnen vorgeht, als wäre es ihnen langweilig. Sie lesen, sagen, ich habe es nicht verstanden. Tahib, was heißt du verstehst? Das heißt, du musst nochmal lesen. Du musst nicht nur lesen, sondern du musst verinnerlichen. Du musst über die Verse nachdenken. Und wenn du über die Verse, die du gelesen hast, egal welchen Vers, wenn du über den Vers nachdenkst, stell dir mal vor, irgendein Vers, Allah hätte den Vers nicht herabgesandt, was wäre gewesen. Oder allein die Belohnung, die du bekommst, dadurch, dass der Vers da ist. Und was dieser Vers für Auswirkungen hat für den islamischen Fiqh oder für unseren Glauben. Ja, man muss über die Verse nachdenken, welche Weisheiten sie beinhalten, dann wird einem klar, wie gewaltig diese Worte sind. Allein schon die Tatsache, dass diese Worte stehen so da, wie der Prophet sie ausgesprochen hat. Und nichts ist davon verändert worden. Und das ist diese Garantie haben wir nur in Bezug auf diesen Koran. Ja, jedes einzelne Buchstabe ist ein Wunder an sich. Erstens ein Wunder an sich, weil niemand so ein Koran, diese gleichen Worte hervorbringen kann, ein Koran wie ein Koran, dann, dass sie niemals verändert worden sind. Ja, das ist ein Wunder an sich. Und deswegen, wenn man den Koran liest und nicht versteht, dann darf man nur sich selbst tadeln, niemand anderes. Und wenn man nicht selbst verstehen kann, und das ist auch normal, dass man nicht alles selbst verstehen kann, dann muss man Tafsir aufschlagen und sich bemühen, nach Wissen zu streben und zu wissen, was die Verse bedeuten. Ja, weil es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, ich lese den Koran, habe mehrmals schon gelesen. Und die denken, jetzt haben sie ihre Pflicht erledigt. Weißt du, wie viele Sachen du verpasst hast? Das weißt du gar nicht. Dann manche Leute sagen, ich habe den Koran gelesen und da kommt die Sura, die Geschichte von Moses so oft vor. Und ich weiß nicht, warum kommt die immer wieder? Dann ist dir aufgefallen, dass die Geschichte niemals genauso gleich erzählt wird. Es gibt immer Aspekte, die anders sind. Die wird nicht gleich erzählt. Na, und auch sprachlich höchst interessant, dass es teilweise anders erzählt wird. Na, auf jeden Fall, wenn man nicht verinnerlicht die Verse und darüber nachdenkt, dann wird man nicht davon profitieren, außer wird man natürlich profitieren, inshallah, durch die Belohnung, die man behält, wenn man jeden Buchstaben, den man liest, kriegt man 10 Hasanat, mindestens, von Allah subhanahu wa ta'ala, gut geschrieben. Aber man muss darüber nachdenken, dass man weiß, was die Verse bedeuten. Zum Beispiel, was eben zu den Früchten des Tafsir gehört, zu den Vorteilen gehört, dass man Tafsir liest, ist, dass man die Verszusammenhänge sieht. Allah sagt uns ja jetzt nicht in diesen Versen, jetzt möchte ich euch Verse sagen, die euch darauf vorbereiten, auf den Dschihad. Nein! Allah ist mit einem hier. Er redet von, erstmal von Leuten, die von der Pest fliehen. Danach, das heißt, sie können vom Tod gar nicht entkommen. Danach sagt er, kämpft auf dem Weg Allahs. Danach sagt er, redet er vom Spenden. Warum? Für den Spenden, für den Dschihad. Nichts anderes. Das ist das gemeint hier. Ja? Danach redet er von der Geschichte von David und Goliath. Weil das ein Kampf ist, der stattgefunden hat, wo eine wenige Schar gegen eine große Schar gewonnen hat. Und es wird erzählt, dass sie Giganten gewesen sind. Amalika wird erzählt, dass die Leute, die Herrscharen von Goliath, Giganten gewesen sind. Das heißt, Männer von größerer Größe als normalerweise. Ja. Und deswegen, diese Verse haben eine Reihenfolge und große Weisheiten stecken dahinter für denjenigen, der darüber nachdenkt. Und das gehört zu den Früchten des Tafsir-Lesens. Ja. Ja. Oder auch zu sehen, hier sagt Allah, siehst du nicht jene, die um den Tod zu fliehen, zu Tausenden aus ihren Wohnungen hinauszogen. Da sagte Allah zu ihnen, sterbt. Hierauf machte er sie wieder lebendig. Allah ist wahrlich voller Huld gegen die Menschen. Tayyib. Warum gegen alle Menschen? Normalerweise vielleicht gegen diese Leute bestimmt, weil er hat doch diese lebendig gemacht. Und wenn wir gestorben sind, werden wir sterben. Wir werden nicht wieder zum Leben auferweckt werden, außer am Tag der Auferstehung. Aber gegen alle Menschen ist auch Huld, weil diese Verse können jeder Mensch jetzt heutzutage lesen und davon profitieren. Ja? Das sind alles Früchte des Tafsir. Wenn man den Koran liest und nicht darüber nachdenkt, entfällt das einem. Es entfällt einem die Weisheiten. Dann die Tatsache, dass Allah sagt, ذو فضل, das ist eine sprachlich-arabische Angelegenheit. Das gilt jetzt mehr für die Araber, die den Koran lesen und nicht im Tafsir nachschlagen, entfällt ihnen diese Sache. Allah sagt, Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen. Er hat nicht gesagt, voll großer Huld, sondern ذو فضل ist unbestimmt. Voll Huld gegen die Menschen. Und im Arabischen, dieser Ausdruck bedeutet eben, dass es unglaublich große Huld ist. Weil es nicht näher erläutert ist. Unglaublich, jede Form von Huld ist hier mit beinhaltet. Ja. Unglaublich voll großer Huld ist Allah subhanahu wa ta'ala gegen die Menschen, gegen alle Menschen. Nicht nur gegen die Muslime, gegen alle Menschen. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah behandelt nämlich niemanden ungerecht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Jetzt wieder der Verszusammenhang. Jetzt, Allah redet von der Huld, von der Ni'ma, von Fadl, und dann sagt er, sie sind nicht dankbar. Warum? Weil normalerweise, wenn jemand dir etwas Gutes erweist, musst du dankbar sein. Bist du es nicht, dann bist du undankbar. Und deshalb man Kufr al-Ni'ma. Das ist eine Form von Kufr, auch wenn es eine kleine Form von Kufr ist, aber Katastrophe. Eine Form von Undankbarkeit ist Kufr. Ja? Kufr ist eine Form von Undankbarkeit. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese wenigen Menschen sind. Die dankbar sind für das, was sie haben. Und die Dankbarkeit, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt, weil die meisten Menschen nicht dankbar sind und ihr wollt dankbar sein, also, und ihr habt verstanden, dass man nicht vor dem Tod fliehen kann, Also jetzt kommt der Vers, also deswegen kämpft. Also der nächste Vers ist, und kämpft auf Weg, auf dem Allahs Weg. Und kämpft auf Allahs Weg und wisst, dass Allah allhörend und allwissend ist. Und selbstverständlich, die in Büchern der Fuqaha wird genau erläutert, wann der Zeitpunkt zu kämpfen, gegen wen gekämpft werden ist. Aber das ist Sache der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er macht uns genau detailliert klar, wann gekämpft wird, wer kämpfen muss, gegen wen gekämpft werden muss. Na. Und kämpft auf Allahs Weg und wisst, dass Allah allhörend und allwissend ist. Und der Dschihad auf dem Weg Allahs ist gegen die Kuffar und gegen die ungerechten Menschen, bis die Fitna aufhört. Das heißt, bis die Verführung zum Unglauben aufhört und bis Allahs Wort die Oberhand gewinnt. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist, wer derjenige ist, der wahrlich auf dem Weg Allahs kämpft und eben nicht aufgrund von anderen Absichten kämpft, hat er gesagt, man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Das heißt, derjenige, der kämpft, damit Allahs Wort das Höchste ist, die Oberhand gewinnt, ja, der befindet sich auf dem Weg Allahs. Und der kämpft wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen passt es auch wunderbar, dass Allah subhanahu wa ta'ala jetzt am Ende des Vers sagt, wa'alamu anna Allah sami'un alim. Das heißt, und wisst, dass Allah allhörend und allwissend ist. Allhörend, er weiß, was wir hören, was wir sagen, auch wenn wir insgeheim reden und Fitna verbreiten wollen unter den Kämpfern und vielleicht andere Feinde auf sie stürzen möchten. Und allwissend, er kennt eure Absichten. Er weiß, wer kämpft wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala und wer nicht für Allah kämpft. Und das sind beide zwei gleiche Personen. Beide haben vielleicht die gleiche Ausrüstung auf dem gleichen Schlachtfeld, aber der eine kämpft für Allah und der andere kämpft für irgendeine andere Absicht. Und das sind Welten, die dazwischen sind. Deswegen die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah gleicht niemandem oder nichts ist ihm gleich, die passen immer wunderbar zu dem Versenden. Wir kommen sehr oft am Ende des Verses. Wallahu alim und hakim und andere Verse, die Allah, wie hier sagte, wa'alamu anna Allah sami'un alim. Sami' ist der Allhörende und Alim ist der Allwissende. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, um Interesse zu wecken, wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Also die Frage ist, um Interesse zu wecken. Die Antwort soll lauten, ich. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Und hier ist gemeint eben das Spenden für den Kampf im Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Für Waffen und für alles Mögliche, was man für den Kampf braucht. Und so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches, Allah hält zurück und gewährt. Er hält die Versorgung zurück und gewährt sie, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Um zu prüfen. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und auch in der Lesart von Jakob, und zu ihm kehrt ihr zurück, wa ilahi tarji'un. Und hierüber ist überliefert, über Ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, als der Vers herabgesandt worden ist, und zwar, wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, so vermehrt er es ihm ein Vielfaches, dann sagte Abu Dahdah al-Ansari, O Gesandter Allahs, ja Rasulallah, inna Allah la yuridu minna al-Qard, das heißt, Allah will anscheinend von uns ein Darlehen haben, oder will Allah von uns ein Darlehen wirklich haben? Dann sagte er, der Gesandte Allah sagte, Naam, ja Abu Dahdah, ja, o Abu Dahdah. Dann sagte der Abu Dahdah, Arini yadaka, ya Rasulallah. Zeig mir deine Hand, o Gesandte Allah, oder gib mir deine Hand, o Gesandte Allah. Fanawalahu yadah, und dann gab er ihm seine Hand. Qala, fa inni qad aqradtu Rabbi ha'iti. Dann sagte er, ich habe meinem Herrn, er hat ihm die Hand gegeben, sagte ihm, ich habe hier mit meinem Herrn meinen Garten als Darlehen gegeben. Ich habe hiermit meinem Herrn meinen Garten als Darlehen gegeben. Und Ha'irt ist hiermit gemeint ein Garten, der eine Mauer um hat, und ist ein Palmengarten ist damit hier gemeint. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, وَلَهُ فِيهِ سِتُّ مِئَةَ نَخْلَةَ. Und das heißt, Mas'ud sagte, und er hatte in diesem Garten 600 Palmen gehabt. رضي الله عنه وارضاه. Und der Hadith ist sahih bei Ibn Jarir al-Tabari und al-Bayhaqi in Shu'ab al-Iman und anderswo überliefert worden. Dass hier die Vorzüglichkeit der Sahaba zum Ausdruck kommt, braucht man nicht noch deutlicher erwähnen. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches, denn wenn man einen Cent oder einen Euro gibt für Allah subhanahu wa ta'ala für den Dschihad, dann wird es mindestens um 700 Mal vervielfacht. Wird es mindestens um 700 Mal vervielfacht, wie in einem Vers in Surah Al-Baqarah, wie wir noch sehen werden, inshallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie heißt es, فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, wird es um ein Vielfaches vermehren, das heißt, um 700 ist mindestens Garantie und vielleicht noch mehr. Vielleicht noch mehr. Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und Allahs Barmherzigkeit ist groß. Wer diese Verse weisen darauf hin, auch wer nicht kämpfen kann und Geld hat, der kann spenden. Wie? Wer nicht kämpfen kann, aufgrund seines Alters zum Beispiel, und aber Geld im Gesetz und Geld ist, der kann auch spenden für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, siehst du nicht die führende Schar von den Kindern Israels nach Musa, als sie zu einem ihrer Propheten sagten, setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Und siehst du nicht, ist das Gleiche, hast du nicht nachgedacht über die führende Schar von den Kindern Israels? Und die führende Schar, wenn man sie sieht, ist eine Schar, das sind Leute eben, vor denen man Respekt hat und die großes Ansehen genießen unter der Gesellschaft. Und diese Verse sollen die Gläubigen zum Dschihad anheizen und Geiz und Feigheit von den Eigenschaften der Männern entfernen, denn es sind üble Eigenschaften, Geiz und Feigheit. Nach Musa, also die führende Schar von den Kindern Israels nach Musa, eben in der Zeit, nachdem Musa a.s. schon gestorben war, als sie zu einem ihrer Propheten sagten. Und Al-Qurtubi erwähnte in einer Überlieferung, dass dieser Prophet entweder Shamun heißt oder Shamuel. Auf Deutsch Samuel. Ja. Und wie dem auch sei, es ist, wie ich gesagt habe, ich habe nicht authentisch gefunden, dass dieser Prophet so hieß, sondern es wird überliefert, dass er so hieß. Und zwar sagten die zu diesem Propheten, setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Also einen König, der uns zu Kriegszeiten und zu Friedenszeiten anführt. Damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Und zwar, um die Feinde aus unserem Land zu vertreiben und damit dieser König, den du, O Prophet, eingesetzt hast, mit Allahs Gesetzen uns regiert. Na. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Dschihad im Namen Allahs nur geführt wird unter einem rechtmäßigen Führer, mit einem rechtmäßigen Imam, einem rechtmäßigen, dem Treueschwur geleistet worden ist, das ist der Imam, das ist ein Imam, der zum Dschihad aufrufen darf. Allerdings, dass jede Person selbst den Dschihad führt im Namen Allahs, das darf nicht sein, sondern Dschihad darf nur geführt werden unter einem rechtmäßigen Führer der Muslime, einem Khalifa, einem König, einem Imam, egal was, Hauptsache es ist ein rechtmäßiger Führer, egal wie man ihn nennt, also es ist völlig egal, Hauptsache es ist islamisch gesehen ein rechtmäßiger Führer von den Muslimen. Na, setze für uns einen König ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, also der Prophet der Kinder Israels damals, Werdet ihr vielleicht, wenn euch zu kämpfen vorgeschrieben ist, doch nicht kämpfen? Also kann es sein, dass ihr dann nicht kämpfen werdet, obwohl es euch angeordnet ist? Also aus seiner Barmherzigkeit sagt er das. Denn wenn es euch angeordnet ist und ihr tut es dann nicht, dann sündigt ihr. Deswegen sagt nicht etwas, was ihr nicht tun werdet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im Koran, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Höchst hassenswert ist es bei Allah, dass er etwas sagt, was ihr nicht tut. Ja. Sie sagten, aus Enthusiasmus, von Enthusiasmus gepackt, sagten sie, warum sollten wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben worden sind? Und darüber ist überliefert worden, dass die Kinder Israels, nachdem sie Frevler geworden sind, hat Allah subhanahu wa ta'ala zugelassen, dass die Babyloner sie vertreiben aus Palästina. Wir wissen ja, dass Musa alayhi salam und Harun zusammen haben die Kinder Israels aus Ägypten weggebracht. Bis die dann, nachdem sie das Meer überquert hatten, anscheinend irgendwo in der Nähe von Sina oder anderswo, Allah habe ich jetzt vergessen, habe ich aber im Tafsir erwähnt gehabt. Und zwar haben sie dann das Kaltland angebetet, auf Festland, nachdem auch sie auch gesehen haben, dass Firaun umgebracht worden ist und gestorben und so weiter. Und dann haben sie das Kaltland angebetet und dann aufgrund ihrer Frevelerei hat Allah subhanahu wa ta'ala eben sie dazu verdonnert, dass sie eben in der Wüste sich aufhalten müssen. Und zwar 40 Jahre lang. Und nachdem Musa gestorben war und Harun auch gestorben war, gab es ja einen neuen Propheten. Und zwar Joshua. Ja? Er hat dann die Kinder Israels geführt und er hat sie zum Sieg verholfen. Er ist dann mit ihnen, in Palästina eingetreten. Und dann, nachdem sie in Palästina gewesen sind, und offensichtlich weisen die Verse darauf hin, dass sie dort gewesen sind, und nachdem sie gefrevelt hatten, kamen dann die Babyloner und haben sie wieder aus Palästina rausgeworfen, so dass sie wieder irgendwo anders hingehen mussten, dass sie wieder verloren waren. Aber aufgrund ihrer Frevelerei hat Allah subhanahu wa ta'ala zugelassen, dass Feinde, sogar Feinde Allahs, die gläubigen Menschen vertrieben haben, oder die Freveler, besser gesagt, vertrieben haben. Ja. Doch dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als ihnen vorgeschrieben wurde zu kämpfen, kehrten sie sich ab, bis auf wenige von ihnen. Doch als ihnen vorgeschrieben wurde zu kämpfen, kehrten sie sich ab, bis auf wenige von ihnen, und ist genau das zugetroffen, was der Prophet alaihissalam befürchtet hatte. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Und warum sind sie ungerecht? Weil sie Allahs Befehl unterließen. Dieser Vers 246 ist eine Zusammenfassung dessen, was geschehen ist. Sie haben vom Propheten verlangt, einen König einzusetzen. Der König wurde eingesetzt. Sie haben dann keinen Dschihad gemacht. Oder die meisten von ihnen haben sich abgewandt. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird diese eben zur Rechenschaft ziehen. Das ist die Zusammenfassung der Verse, die jetzt folgen wird. Und jetzt Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns eine detaillierte Beschreibung dessen, was tatsächlich geschehen ist. Und zwar sagt er im 247. Vers: Und ihr Prophet sagte zu ihnen: Allah hat euch hiermit Talut als König geschickt. Der Prophet sagt, nachdem ihr verlangt habt, Allah subhanahu wa ta'ala selbst hat einen von euch ausgewählt, Talut ist jetzt euer König. Einer von den Kindern Israels. Sie sagten: Wie sollte er die Herrschaft über uns haben, wo wir doch ein größeres Anrecht auf die Herrschaft haben und ihm nicht Wohlstand gegeben ist? Also zwei Gründe nennen sie. Einmal, er hat keinen Wohlstand. Und sie haben ein größeres Anrecht, weil sie eben die Herrscharen sind. Sie sind die Al-Mala, die führende Schar. Und sie denken, dass nur jemand, der Wohlstand besitzt und Ansehen besitzt, er muss derjenige sein, der die anderen Menschen führt. Aber diesen Maßstab hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen eigentlich hiermit erklärt, dass es nicht der Maßstab ist. Denn er hat ihn Talut eingesetzt. Und er war ein armer Mensch. Und er war nicht adlig wie diese führende Schar. Und ihm wurde eben kein Wohlstand gegeben. Und es wird gesagt, dass er ein König aus den Nachfahren Judas war. Und der Prophet von Nachfahren von Lawi und Talut aus den Nachfahren von Benjamin. Und deswegen haben sie nicht akzeptiert, dass er, weil er nicht aus den Stämmen von den anderen beiden entsprang. Und ihm nicht Wohlstand gegeben wurde. Der Prophet sagte zu ihnen, Allah hat ihn für euch auserwählt und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Und das ist der entscheidende Grund. Das ist der erste, was er genannt hat. Allah hat ihn für euch auserwählt. Und das müsste für sie genügen, dass sie eben akzeptieren müssen als König. Und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen gegeben. Übermaß an Wissen und die körperlichen Vorzüge ist der Beweis dafür, dass der Führer religiöses Wissen haben muss, und wenn er auch stark ist, ist es auch gut und besser für ihn, damit er auch das umsetzen kann, was er verlangt. Beweist, dass ein Führer religiöses Wissen und haben muss, warum? Damit er, weil er, wenn er wenn er eine Gesellschaft führt, muss er wissen, wann islamisch gesehen Krieg gesetzlich ist und erlaubt ist und verpflichtend ist, und wann ist Krieg verpflichtend und gesetzlich. Und deswegen Wie bitte? Religiöse Wissen. Religiöses Wissen ist entscheidend für die, besonders für die, es heißt nicht, dass er wissen muss die genauen Regeln über Hajj oder so, sondern besonders muss er wissen die Regeln über Krieg und Frieden, wenn er Führer und Politiker sein will und der Führer der Regierende der Muslime sein muss. Na. Und Allah hat ihn vor euch auserwählt und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Sie haben gar nicht das Recht, mitzureden. Denn sie haben doch zum König gesagt, er soll jemanden einsetzen. Zum Propheten gesagt. Sie haben zum Propheten gesagt, setze du jemanden ein für uns. Und wenn er es dann getan hat, und dann gehorchen sie ihm nicht, was soll das? Das ist ein Spiel, was sie getrieben haben. In Wirklichkeit, war das ihre Heuchelei oder Unglauben oder Frevelerei, die sie dazu gebracht hat, Widerstand zu leisten. Denn sie waren nicht einverstanden mit dem, was der Prophet für sie auserwählt hat. Und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Wir haben kein Mitspracherecht dazu. Allah ist allumfassend und allwissend, subhanahu wa ta'ala. Seine Gunst ist weit umfassend und er weiß, wer diese Gunst verdient, subhanahu wa ta'ala. Und vorhin habe ich gesagt, dass sie aus ihren Wohnungen vertrieben worden sind. Und dass sie jetzt verlangt haben, dass ein König eingesetzt wird, damit sie die Babyloner wieder vertreiben. Aus Palästina. Und der Prophet, a.s., erwählte Talut als ihren König. Und als sie kämpfen wollten, wandten sich die meisten ab. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, o ihr Menschen, la tatamannau liqa al-adu, wünscht euch nicht, euren Feinden gegenüberzutreten. Also wünscht euch nicht zu kämpfen. Wünscht euch nicht zu kämpfen, um dem Feind gegenüberzutreten. Wasalullah ta'ala al-afiyah. Das ist, bittet Allah darum, um Wohlergehen. Bittet Allah um Wohlergehen. Das ist besser, ich bitte Allah darum, dass er die Feinde beseitigt, als dass ich ihn darum bitte, Allah, lass mich die Feinde beseitigen. Wer sagt dir, dass du bestehen wirst? Aber wenn es Pflicht ist, musst du es tun. Und das ist eine gute Sache. وَسَرُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. Aber wenn ihr sie auf sie dann trefft, die Feinde, dann seid geduldig. وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. Und wisst, dass das Paradies unter den Schatten der Schwertern ist. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Sahih. Also das ist klar gemeint, man soll nicht sich wünschen, der Fitna ausgesetzt zu werden. Man soll sich nicht wünschen, geprüft zu werden. Denn wer sagt doch, dass du die Prüfung bestehen wirst? Wer sagt, dass du die Prüfung bestehen wirst? Aber wenn du kämpfen musst, dann kämpfe. Denn dann befindet sich das Paradies unter dem Schatten der Schwerter. So hat es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Dieser Vers weist darauf hin, dass sie es nicht akzeptiert haben. Und sie haben gesagt, subhanallah, obwohl der Prophet ihnen den König eingesetzt hat, und ich habe im Tafsir keinen Hinweis darauf gefunden, keinen direkten Hinweis darauf gefunden, aber eigentlich hätten sie aus Anstand und Vernunft sagen müssen, zum Propheten direkt hätte er sie doch führen können im Dschihad. Warum sagen sie zu dem Propheten, setze uns einen König ein? Genügt ihnen der Prophet nicht als Führer? Ich habe mal gehört, dass es bei den Kindern Israel so gewesen sein soll, dass es immer einen Propheten gab und einen König nebenbei, einen Führer, politischen Führer nebenbei. Aber solange ich dafür keinen Hinweis finde aus den Hadithen, wundert es mich sehr, dass die Kinder Israels nicht den Propheten selbst zu ihm gesagt haben, führe du uns im Kampf, wenn es gut für uns ist. Na, das ist sehr seltsam. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, nachdem sie eben sich geweigert haben und trotzdem, obwohl Allah ihn auserwählt hat, aufgrund des Reichen Allah ihn auserwählt und dann aufgrund seines Wissens und seinen körperlichen Vorzügen und Allah gesagt hat, dass er die Herrschaft demjenigen gibt, dem er will, trotzdem waren sie nicht damit einverstanden. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, weil sie ein Zeichen verlangt haben, ja, sie sagten, gib uns einen Beweis, dass dieser wirklich von Allah auserwählt ist, dieser König. Und im Unglaube verlangte eben nach diesem Beweis. Das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Eine Bundeslade, Tabut, ist einfach eine Kiste aus Holz. Es wird überliefert, dass sie 3 mal 2 Ellen lang gewesen sein soll. In ihr ist innere Ruhe fürs Herz und für die Seele. Denn wenn sie diese Zeichen, diese Wunder sehen, die in diesem Tabut, in dieser Bundeslade drin sind, dann werden sie beruhigt. Dann wissen sie, dass es eben Gottes Wille gewesen ist. Denn wenn sie eine Bundeslade sehen, die getragen wird von Engeln, die sie, wallah alam, nicht selbst gesehen haben, die Engel, aber sie wird getragen vom Land der Babyloner, Al-Amalek, von diesen Giganten, bis zu ihnen wird sie in ihre Hütten getragen und sie sehen es vor sich, die Bundeslade, die sie vermisst haben. In ihr ist innere Ruhe von ihrem Herrn und Sakina ist das Wort innere Ruhe und darüber gibt es, wie Ash-Shawkani gesagt hat, seltsame Überlieferungen, die sich gegenseitig widersprechen. Eine reden, sehr seltsame Überlieferungen sind das, die davon sagen, Sakina ist ein bestimmtes Tier und so weiter und so fort. Und er sagte, wahrscheinlich sind das nicht anders als Überlieferungen von den Juden, die damals die Juden erfunden haben, um die Muslime durcheinander zu machen. Auf jeden Fall ist darüber nicht authentisch überliefert worden, dass Sakina ein Tier ist und sonst nur, dass Sakina ist nicht anders einfach als eine Ruhe, eine innere Ruhe, dadurch, oder Barmherzigkeit, dadurch, dass sie das sehen, was in der Bundeslade drin ist, nämlich ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen. Was ist dieser Rest? Ein Teil der Gesetzestafeln, und Musas Stock und Dinge von den Propheten. Das ist überliefert worden, dass es in dieser Bundeslade drin sein soll. Was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, und Sippe Musas und Sippe Haruns, weil auch von ihrer Nachkommenschaft, wenn da Propheten gewesen sind, dann sind auch davon Dinge in der Bundeslade drin. Getragen von Engeln, sie tragen es vom Land der Feinde, die es genommen haben, zurück in das, zu den Kindern Israels. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Und zweifellos, wenn das nicht ein Hinweis darauf ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Talut als König auserwählt hat, dann ist ihnen nicht mehr zu helfen. Und subhanallah, ihnen hätte genügen müssen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser Prophet, der entweder Shamun oder Shamuel heißt, dass er ihnen diesen König auserwählt hat und trotzdem nur Leute, die nicht gefestigt sind im Glauben, sie verlangen nach Zeichen. Aber Leute wie Abu Bakr radiallahu anhu arda, sie verlangen nach keine Zeichen. Denn sie haben sofort geglaubt, nachdem der Gesandte Allahs ihnen mitgeteilt hat, dass er der Gesandte Allahs ist. Und natürlich ist der Iman der Leute nicht alle wie von Abu Bakr, radiallahu anhu arda, aber trotzdem, das Verlangen von Zeichen weist darauf hin, dass das Herz noch nicht gefestigt ist. Das heißt, muss nicht Zweifel sein, aber es heißt, es ist noch nicht gefestigt. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.